Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also bevor ich jetzt zu dem eigentlichen Thema der heutigen Sendung komme, zunächst mal was ganz Grundsätzliches. Das wird jetzt die x-te Sendung werden über schwarze Löcher. Ich habe schon viel über schwarze Löcher erzählt, ja, wo sie sind, was es sind, ja, was sie alles machen und so weiter und so weiter. Ja. Aber immer und immer wieder wird eine Tod- und Dusseligkeitsfrage an mich gestellt. Was passiert in einem schwarzen Loch? Um das ein für alle Mal zu klären, zeigen wir es Ihnen jetzt. Nix. Woher soll man das wissen, was in einem schwarzen Loch passiert? Das können wir gar nicht wissen. Ein schwarzes Loch ist eben außerhalb dieses Universums. Das ist ein abgeschlossener Raum, da tut sich nichts. Theorien, die sich mit Dingen innerhalb eines schwarzen Lochs beschäftigen, sind also wissenschaftstheoretisch völlig sinnlos. Sie sind völlig wertlos, weil das, was ich da angeblich tun soll, um den rheinischen Irrealis zu gebrauchen, ja, das können wir niemals experimentell überprüfen. Niemals, niemals, niemals. Ist das jetzt klar? Ein für alle Mal. Ende. So, das war's. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung. Und das Thema heißt, tanzen schwarze Löcher. Ja. Haha. Der Cha-Cha-Cha der schwarzen Löcher. Das ist das heutige Thema. Ja. Schwarze Löcher bewegen sich in einer Art und Weise um sich herum. Das ist tatsächlich ein Tanz. Das wissen wir noch nicht so lange. Vermutet hat man schon länger, aber dass man es auch richtig beobachten kann und dass man das sogar im Computer simulieren kann, na gut. Fangen wir an mit einem Objekt mit dem wunderschönen poetischen Namen NGC 6240. Ich meine, inzwischen haben wir so viele Galaxien am Himmel identifiziert, da fehlen uns einfach die Namen. Also nicht so, wir haben kaum noch Galaxien, die Eigennamen haben, wie Andromeda zum Beispiel, ne? Unsere Nachbargalaxie. Nee, NGC 6240 ist 400 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Starburst-Galaxie, eine Galaxie, in der offenbar sehr, sehr viele Sterne produziert werden. Warum? Na, es ist nicht nur eine Galaxie, es sind offenbar zwei Galaxien, die da miteinander verschmolzen sind. Und zwei Galaxien haben natürlich zwei Galaxienkerne. Das wird uns gleich noch interessieren. Diese Starburst-Galaxie zeichnet sich vor allen Dingen durch eine wahnsinnige Infrarotleuchtkraft aus. Ja? Infrarotmäßig war also klar, da tut sich einiges. Da ist einiges im Schwange, wie es überhaupt so typisch ist bei Galaxien, die miteinander verschmelzen. Da wird sehr viel Gas in einen gemeinsamen Gravitationsschwerkrafttopf hineingeworfen und dabei entstehen eben sehr viele Sterne. Man hat auch im Optischen dann schon festgestellt, ne, offenbar sind diese beiden Kerne der Galaxien sehr nah beieinander. Inzwischen schon im Radiobereich hat man das festgestellt und unlängst vor allen Dingen im Röntgenbereich. Die Röntgenstrahlung von NGC 6240, das, was Sie hier auf dem Bild sehen, das ist der große Anlass dafür zu glauben und inzwischen eben glauben wir auch zu wissen, dass da tatsächlich zwei schwarze Löcher umeinander kreisen. Das ist das, was in dem innersten blauen Teil zu sehen ist, diese beiden hellen Punkte. Da sind die beiden Kerne, die in dieser Galaxie, die eigentlich aus zwei Teilen besteht, seit, naja, ungefähr hunderten Millionen Jahren umeinander kreisen. Heutzutage sind diese beiden schwarzen Löcher ungefähr 3000 Lichtjahre voneinander entfernt und in absehbarer Zeit, also in ein paar hundert Millionen Jahren, werden diese beiden schwarzen Löcher miteinander verschmelzen. Und das, was sie dazwischen tun, das ist der Tanz der schwarzen Löcher. Denn die werden umeinander kreisen. Das sind zwei schwarze Löcher, die aktiv sind. Ist also jetzt nicht nur so, dass die einfach nur so als schwarze Löcher umeinander kreisen und irgendwann zusammenfallen. Nee. Sondern das sind ja beide schwarze Löcher, die in ihrer Umgebung die Materie dazu zwingen zu schreien, hätte ich fast gesagt, was sie ja nicht wissen ja alle, im Universum kann man ja nichts hören. Aber man spricht gerne vom Todesschrei der Materie, wenn also Material, vor allen Dingen Gas, in den Schwerkrafttopf von schwarzen Löchern gerät, also in die unmittelbaren Umgebung, dann gibt es eine Scheibe, die sogenannte Akkretionsscheibe. Das Material driftet so langsam in Richtung schwarzes Loch, wird dabei immer heißer und heißer. Und wenn Gas heißer und heißer wird, dann strahlt es immer stärker und stärker. Und irgendwann wird ein Teil dieses Gases im schwarzen Loch verschwunden sein, wo man ja bekanntlicherweise dann überhaupt nichts mehr davon erfährt, was mit dem los ist. Aber bevor es da reinfällt, gibt es einen Strahlungsstoß und das ist der Todesschrei der Materie. Dann hat man noch festgestellt, dass in diesen Scheiben auch noch Eisenlinien zu erkennen sind. Diese Eisenlinien deuten erstens darauf hin, dass diese beiden schwarzen Löcher sich selbst drehen. Also, dass diese Löcher nicht nur einfach so da liegen, ja, und einfach darauf warten, dass da was kommt, sondern dass sie auch noch ein Eisen, dass sie einen eigenen Drehimpuls haben. Ich sage schon Eisendrehimpuls, dann können sie nicht haben. Aus was schwarze Löcher bestehen, wissen wir natürlich auch nicht. Das ist sicherlich kein Material mehr, was zu diesem Universum gehört. Insofern kann man über den Stoff von schwarzen Löchern auch nicht sprechen. Also wir haben schwarze Löcher, die sich selber drehen, ja, einen Eigendrehimpuls, und dann vor allen Dingen noch, die sich umeinander drehen. Die müssen sich umeinander drehen, weil zwei Körper, die einen Drehmoment aufeinander ausüben, das sind auch schwarze Löcher, wenn die so nahe zusammen sind, wie im Fall von dieser Galaxie, die Sie gerade gesehen haben. Ja, zwei aktive schwarze Löcher, aktiv insofern, als dass sie noch jede Menge von dieser Röntgenstrahlung erzeugen. Normalerweise sind schwarze Löcher also eher so UV-Strahler und optische Strahler, schon mal mit dem Jet, der da rauskommt. Aber hier haben wir es mit schwarzen Löchern zu tun, die Material noch sehr stark erhitzen in ihrer Umgebung und zur Röntgenstrahlung führen. Und was passiert da jetzt, wenn zwei schwarze Löcher umeinander kreisen? Fallen die jetzt schlagartig so ineinander zusammen oder was? Nein, nein, nein. Das kann man wunderbar im Computer simulieren. Moderne Astrophysik, theoretische Astrophysik, ist ja heute vor allen Dingen Simulation am Computer. Das sind praktisch Experimente. Man macht am Computer Experimente, numerische Experimente, um herauszufinden, wie könnten sich die Prozesse in der Natur tatsächlich abspielen, die sich ja auf Zeitskalen abspielen, die wir auch selbst dann, wenn wir Dauerstellen haben, ja gar nicht erleben. Denn ein paar hundert Millionen Jahre, das erlebt ja keiner. Also müssen wir es am Computer simulieren. Computer sind für uns wichtige Instrumente, um diese langfristigen astronomischen Gegebenheiten im Rechner darzustellen, überhaupt mal zu erfahren, was tut sich da so. Ne, was passiert? Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Am besten, wir benutzen etwas, was wir alle schon mal gehört haben, was aber keiner so richtig verstanden hat, den sogenannten Swing-by-Effekt. Also, ja, wie fange ich damit jetzt an? Also diese beiden schwarzen Löcher drehen sich ja umeinander, ne? Üben also gegeneinander einen jeweiligen Einfluss über ihre Schwerkraftfelder aus. Und jetzt werde ich Ihnen erzählen, wie das funktioniert, wenn die also länger und länger immer umeinander sich drehen. Dann werden sie mal beschleunigt, dann wieder abgebremst, wieder beschleunigt, wieder abgebremst. Und dabei verlieren sie Energie und dann irgendwann, na gut, langsam. Wir schicken eine Sonde zum Jupiter. Wollen aber nicht zum Jupiter, sondern wir wollen eigentlich zu den Planeten weiter draußen, zu Neptun zum Beispiel. Wie kriegen wir die Sonde dahin? Mit dem sogenannten Swing-by-Effekt. Eine Sonde, ja, wir schicken die Sonde so zum Jupiter, wir wissen ja, der Jupiter fliegt hier so entlang, die Sonde kommt da an. Ja. Wir wissen, der Neptun, wenn unsere Sonde da hinkommt, wird der Neptun da drüben sein. Also die Sonde kommt da rein und zack, wird beschleunigt und sie wird auch noch die Richtung ändern. Ja. Das ist der sogenannte Swing-by-Effekt. Zack, ist eigentlich nicht zu verstehen. Nehmen wir an, wir sind der Planet. Die Sonde kommt auf mich zu, wird beschleunigt. Wumm. Sie fliegt von mir weg, wird wieder abgebremst. Ich halte sie als Planet fest, also mein Schwerkraftfeld. Also in meinem System, ich als Planet jetzt, hat die Sonne doch überhaupt nicht ihre Geschwindigkeit geändert. Ja? Sie hat ihre Richtung geändert, klar. Sie kam da an und ist dann hinten weiter. Aber im System der Sonne hat sich ja der Planet selber auch noch bewegt. Und diese zusätzliche Energie, die hat die Sonde mitgekriegt. Die Sonde kam also langsam an, ja, während der Planet also sich so dreht, zack. Diesen überschüssigen Impuls des Planeten, also praktisch der Planet verliert Energie an die Sonde, ja. Nun ist das bei einer Sonde natürlich winzig. Ich meine, die Sondenmasse ist im Vergleich zur Planetenmasse minimal. Man müsste also schon einen Planeten von der gleichen Masse in die Nähe dieses Planeten bringen. Dann würde der erste Planet natürlich Bahnenergie verlieren, die nennenswert ist. Wenn man jetzt zwei schwarze Löcher hat, und wir reden im Fall von NGC 6240 von schwarzen Löchern, die richtig schwer sind. Also, Sie merken, meine Stimme wird tief, das heißt, die Massen werden groß. Schon mal so 100 Millionen Sonnenmassen müssen wir schon in Rechnung bringen. Also, vorher brauchen wir gar nicht anzufangen, denn schwarze Löcher in Galaxienkernen sind schwer. Das sind jetzt nicht so kleine schwarze Löchelchen, ja? Dass mal so ein Stern von 20 Sonnenmassen zusammenfällt und dabei ein schwarzes Loch von 3 Sonnenmassen bildet. Nee, nee, nee, nee. Also in den Kernen von Galaxien, das sind schon große Löcher. Die beiden drehen sich also jetzt umeinander um. Was passiert da? Da passiert genau das Gleiche wie bei unserer Sonde. Die Sonde hat deswegen einen zusätzlichen Impuls bekommen, weil sie Energie aus der Bahnenergie des Planeten bekommen hat. Die beiden schwarzen Löcher, die da umeinander tanzen und ihren Cha-Cha-Cha tanzen, ja, die drehen sich auch umeinander um. Das heißt, einmal wird das schwarze Loch beschleunigt werden, dabei verliert das eine schwarze Loch natürlich Energie, dann dreht sich das andere schwarze Loch um das erste und das zweite schwarze Loch und verliert dabei Energie. Die beiden werden also systematisch umeinander spiralieren und sich dabei immer wieder mal beschleunigen, abbremsen, abbremsen. Und irgendwann, was wird dann passieren? Irgendwann verschmelzen diese beiden schwarzen Löcher miteinander. Puh. Sind Sie noch da? Ja. Zwei schwarze Löcher verschmelzen miteinander. Wie muss man sich das vorstellen? Na, jetzt muss man erst mal wissen, von welchen Raumgebieten sprechen wir eigentlich. Erstmal grundsätzlich, für alle diejenigen, die noch nie Alpha Centauri gesehen haben, noch mal ganz kurz das Handwerkszeug. Ein schwarzes Loch ist also ein abgeschlossener Raumzeithorizont, also eine Kugel, die praktisch vom Universum sonst nichts zur Kenntnis nimmt, außer dass sie eben alles in sich hineinzieht. Ein Stern wie die Sonne würde auf eine Masse, auf einen Radius von 3 Kilometer zusammengepresst werden müssen, um zum schwarzen Loch zu werden, nicht? Also, die Sonne hat heute 700.000 Kilometer. Sollte sie jemals zum schwarzen Loch werden, was sie nicht wird, müsste sie auf 3 Kilometer zusammengebracht werden. Der Horizontradius eines schwarzen Loches, ist nun direkt proportional zu seiner Masse. Also, mit anderen Worten, ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse hat 3 Kilometer, ein schwarzes Loch von 10 Sonnenmassen hat, na, jawohl, Pisa lässt grüßen, 30 Kilometer. Ein schwarzes Loch von 10 hoch 8 Sonnenmassen hat 300 Millionen Kilometer. Na logisch, nicht? Also 300 Millionen Kilometer ist die Ausdehnung eines schwarzen Loches von 10 hoch 8 Sonnenmassen. So, gut, jetzt nehmen wir also 2 davon. Und die beiden werden miteinander verschmelzen. Was passiert jetzt mit dem Zeug dazwischen? Ich meine, da, wo die schwarzen Löcher vorher nicht waren, da war ja was, nicht? Also Gas oder Sterne und so weiter. Und dann verschmelzen sie miteinander. So zeigt es die Computersimulation wie ein Wasser, wie 2 Wassertropfen. Die verschmelzen miteinander und werden zu einem großen schwarzen Loch, das doppelt so schwer ist und entsprechend einen größeren Radius hat. Das Material, was da war, ist entweder in die Löcher reingefallen oder rausgeschossen worden. Auf jeden Fall, teilweise wird auf jeden Fall Material da reingeschossen sein. Und auf diese Art und Weise bildet sich also da ein noch größeres Loch, was natürlich sofort, klar, das Gravitationsfeld massiv verändert. Während eben noch 2 Zentren umeinander kreisen, ist jetzt nur noch 1 Zentrum da. Das heißt, das Gas, was jetzt danach fällt, wird sich im Wesentlichen nur noch um dieses eine Loch kümmern und sonst gar nichts. Das Irre ist jetzt, dass dieses Tanzen von schwarzen Löchern in gewisser Weise auch im Zentrum unserer Milchstraße beobachtet werden kann. Nur tanzen da nicht die Löcher, da gibt es ja nur eins, also hat nur 2 Millionen Sonnenmassen, sondern was man da sieht, ist die Beschleunigung von Sternen. Nämlich genau nach dem gleichen Effekt, den ich Ihnen vorhin erklärt habe, Sonde Jupiter, ja, so wie die beiden Löcher umeinander tanzen, so wie die Sonde um den Jupiter herum schießt und beschleunigt wird, so werden im Zentrum unserer Galaxie sehr nah an diesem supermassiven, na supermassiv würde ich nicht sagen, 2 Millionen Sonnenmassen ist nicht supermassiv, ist massiv, ja, werden Sterne beschleunigt, genau auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, wir können aus der Art und Weise, wie wir Satelliten beschleunigen im Sonnensystem, nee, nicht Satelliten, sondern Sonden, denn Satelliten kreisen ja nur um die Erde herum, Sonden sind es, die wir zu den Planeten schicken, muss ich mal aufpassen, ich verwechsel immer Sonden und Satelliten. Aus dieser Art und Weise, wie wir im Sonnensystem Sonden zu den äußeren Planeten schicken, diese einfache Himmelsmechanik führt dazu, zu unserem tieferen Verständnis dafür, wie solche perversen Objekte, wie schwarze Löcher, von denen wir ja nicht wissen, was sich in ihrem Innern abspielt, nicht wissen können, was sich in ihrem Innern abspielt, wie die sich zeitlich entwickeln, wenn wir 2 oder 3 oder 4 oder 5 davon haben. Ja. Das ist doch unglaublich. Ja, ja, also ist schon, finde ich, sehr beeindruckend, wie wir heutzutage Wissenschaft betreiben können, wie wir das Irdische in den Himmel setzen und wieder zurück. Wie heißt es so schön? Das Charakteristische der Intelligenz ist der Zweifel. Tasten ist ihr Werkzeug.